Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Das Hoch verlagert sich weiter ostwärts. Nachströmende feuchte Meeresluft führt zu vereinzelten Gewittern am Alpennordrand. Die weiteren Aussichten unbeständig und wieder kühler. Das waren die Nachrichten vom Bayerischen Rundfunk. Sie hören uns wieder mit Nachrichten um 22.55 Uhr. Und hier, liebe Freunde, ist wieder Ihre Sendung Pop um 10. Sie hören heute Jack Hubbley. Jack Hubbley aus Liverpool, der seine Deutschland-Tournee morgen Abend in München eröffnet mit einem Konzert im Zirkus Kronebau. Yeah! 3 Wochen Jack Hubbley live in fast allen großen Städten der Bundesrepublik. Never worry, always on the move, in a hurry. Silent faces, looking for a love in empty spaces. Nervously waiting, standing in the dark, anticipating. Soundless laughter. Ja, ich überlege, wie das damals war, in unserer Jugend. Fanden unsere Eltern die Musik, für die wir schwärmten, ähnlich fürchterlich? Oh mein Gott, nein. Das war doch Musik. Melodien, Rhythmus. Hans Albers, Zara Leander. Ich weiß, es wird ein Wunder. Den Jungen heute gefällt ihr stampfendes Gedröhn genauso, ganz genauso. Aber nicht unserem Stefan. Stefan, sicher. Manchmal denke ich, es wäre besser, er gliche ein bisschen mehr seinen Altersgenossen. Er ist zu ernst, zu brav ist er. Hört auf uns wie ein Hündchen, er klebt an uns. Hättest du vielleicht lieber gesehen, wenn er so ein langhaariger Revoluzzer geworden wäre? Sophie. Du weißt doch sehr gut, wie ich es meine. Ja. Der Junge wird bald 30. Er müsste Freunde haben, ein eigenes Leben, eine Familie vielleicht. Stattdessen klammert er sich an uns. Wir beide haben auch spät geheiratet. Schon. Aber trotzdem, lach mich nicht aus, aber manchmal denke ich, es täte dem Jungen besser, er schwärmte für diese amerikanische Krachmusik wie andere. Ich weiß es nicht. Er gehört doch in die Zeit, in der er leben muss. Ich habe neulich mal versucht, so ein Stück auszuhalten. Also, durchzuhalten. Aber ich empfinde wirklich nichts als schmerzhaften Lärm, bei dem ich mich nicht auf meine Zeitung konzentrieren kann. Ich glaube, wir sind alt, Sophie. Unsinn. Die Uhr geht 3 Minuten nach. Oh, oh, oh. Pünktlich wie vorhergesagt. Gewitter am alten Nordrand. Na ja, damit ist der Sommer wohl zu Ende. Der Regen ist aber auch nötig. Der Boden braucht Wasser. Seit Wochen hat es nicht geregnet. Was ist das? Klingt, als wäre es vor dem Gartentor. Natürlich, da kommt wer. Um diese Zeit? Nein, du hast dich getäuscht. Der Regen, der Wind in den Bäumen. Komisch. Ich kann da draußen nichts erkennen. Das Wasser fließt in Sturzbächen über die Fensterscheiben. Und im Garten ist es stockfinster. Nur die Johannisbeerbüsche schwanken unter den Eiben im Wind. Aber keine Menschenseele. Müsste ja auch längst geklingelt haben. Was soll denn das? Irgendwas ist los da draußen. Komm ja schon. Bin wirklich gespannt. Ja, gleich. Lange sollten Sie eigentlich da draußen noch warten in dem Sauwetter? Wie bitte? Mein Geld. Ich will mein Geld. Geld? Entschuldigung. Ich verstehe nicht. Sie sind bei Reinhard, Haus Nummer 12. Haus Nummer 12, genau. Ich bin der Taxifahrer. Vor einer Viertelstunde habe ich den jungen Mann abgesetzt. Welchen jungen Mann? Hier ist kein junger Mann. Was? Also, mit meinen eigenen Augen habe ich gesehen, wie er da reingelaufen ist. Also, sowas ist mir doch wohl noch nicht vorgekommen. Ich warte auf mein Geld. 26,80 Mark bekomme ich. Und ich sage Ihnen, hier ist kein junger Mann. Was ist los, Friedrich? Der Herr Taxichauffeur, er behauptet, er hat einen Fahrgast bei uns abgesetzt. Anscheinend schuldet ihm der noch den Fahrpreis. Nix anscheinend. Ich habe den Jungen vom Flughafen hergefahren. Er ist hier reingegangen, Haus Nummer 12. Er hat gesagt, er hat kein Geld dabei, er hat mich gebeten, eine Minute zu warten. Und seitdem sitze ich da draußen vor der Gartentür im Wagen und drehe Däumchen. Ja, ja. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Ja, ja, aber zu uns ist niemand gekommen. Und vielleicht noch jemand im Haus? Nein. Das ist ja wohl gut, ja. So, das ist mir ja in all den Jahren noch nie passiert. Gibt's einen zweiten Ausgang vom Grundstück hinterm Haus? Nein, einen Zaun. Dahinter läuft wieder eine Straße. Aber da wohnt niemand. Gehört schon nicht mehr zur Stadt. Ich verstehe gar nichts mehr. Das ist doch weit und breit hier das einzige Anwesen. Der kann doch nicht vom Erdboden verschwunden sein. In die Lüfte. Wenn Sie uns nicht glauben, bitte. Sie dürfen gern das Haus durchsuchen. Gute Idee. Bist also, du noch gescheit, du? Lässt doch nicht diesen wildfremden Menschen ins Haus. Warum Kommt nicht? Kommt nicht ins Frage. Nein, gehen Sie. Oder ich rufe die Polizei. Sie haben kein Recht. Ach, Quatsch, ist ja schon gut. Leckt mich doch an. Was war denn das? Die Tür von meinem Wagen. Da ist doch wer. Das ist doch unglaublich. Verstehst du das, Sophie? Ich habe mich nicht getäuscht vorhin. Die Schritte im Garten. Ja. Aber dieser junge Mann, schön und gut, es ist ihm gelungen, den armen Taxichauffeur übers Ohr zu hauen. Und dann? Ich meine, was kann er wollen hier draußen? Vielleicht ist er zur Bushaltestelle gegangen. Bushaltestelle? Ja. Zur Endstation? Ich bitte dich, weshalb sollte er mit dem Bus dahin zurückfahren, wo er gerade herkommt? Hilfe, schnell, telefonieren Sie. Sie haben doch Telefon. Ja. Notruf, die Polizei. Ein Verbrechen! Sehen Sie doch mal, ob Sie hinterm Haus als finden. Bei dem Wetter muss man hier rumlaufen. Das nächste Mal habe ich mal Besseres mit. Marvent? Ja, achtet mir vor allen Dingen auf die Fußspuren. Dann Herr Doktor. Abend. Fertig? Er ist tot, nicht wahr? Sicher. Noch nicht lange, 30 bis 60 Minuten vielleicht. Aber es reicht. Mausetot. Ja, man sieht's. Sie dürfen sich ihn später in aller Gemütsruhe weiter angucken. Ich will nur rasch den ersten Eindruck auf Band festhalten. Zeit 22 Uhr 41. Ort vor dem Anwesen Nummer 12. Alte Villa im Park. Taxi, cremefarbener Mercedes Diesel, am Bordsteinhöhe Garagentor abgestellt. Tatopfer liegt zusammengekrümmt auf der linken Körperseite, über der rückwärtigen Sitzbank. Junger Mann, wahrscheinlich Anfang 20, mittelgroß, sehr schlank, neue weiße Turnschuhe, weiße Socken, hellblaue Jeans, Hemd mit gelbgrauem Würfelmuster auf weißem Grund, ärmellose, hellbraune Lederweste, Wildleder, halblanges, glattes, braunes Haar, sehr gepflegt. Am Hals, vorne, etwas rechts von der Mitte, zwei schlitzförmige Verletzungen, nahe beieinander, schmal, kaum klaffend, etwa 1,5 Zentimeter lang. Nach Augenschein zu urteilen, Stichwunden, könnten eventuell von einer Messerklinge herrühren. Wenig halbgeronnenes Blut an den Lippen, am Kinn, zwei Tropfen auf dem Hemd, Brustseite, in Nähe der Knopfleiste. Die Hände zeigen keine Abwehrverletzungen. Auch die ordentliche Kleidung deutet darauf hin, dass der Mann nicht gekämpft hat. Halb auf der Leiche, zwischen Schulter und Rücksitzlehne, liegt ein Handköfferchen aus Leichtmetall. Herr Seelang, Wem gehört das Taxi? Franz Heuderer, Ein-Mann-Unternehmen, Wagen Nummer 1204. Danke. Nur der Knopfleiste. Die Hände zeigen keine Abwehrverletzung. Auch die ordentliche Kleidung deutet darauf hin, dass der Mann nicht gekämpft hat. Halb auf der Leiche, zwischen Schulter und Rücksitzlehne, liegt ein Handkörperchen aus Leichtmetall. Das Taxi hat die Registriernummer 1204, wiederhole 1204, Eigentümer Franz Heuderer. Alle Türen der Droschke waren geschlossen. Gut, ich gehe jetzt ins Haus, macht weiter hier. Falls ihr was findet, ihr wisst ja, wo ich bin. Herein, bitte. Ah, der Herr von der Polizei. Bitte kommen Sie herein. Sie sind ja tropfnass geworden, von Kopf bis Fuß. Entschuldigen Sie sehr. Ich ruiniere Ihren schönen Teppich und das Parkett. Oh, das macht nichts. Ist ja nur Wasser. Mein Name ist Glas, Kriminalhauptkommissar. Sie sind das Ehepaar Reinhagen? Ja. Und der Herr mit der nassen Mütze ist Franz Heuderer, nehme ich an. Das wissen Sie schon. Alle Achtung. Ja, der Herr Taxifahrer sitzt in seinem Sessel wie auf einer Insel. Sie brauchen sich also nicht zu genieren. Eine Tasse Kaffee oder lieber Tee? Ja, Kaffee, gern. Vielen Dank. Also, fangen wir an. Am besten, Herr Heuderer. Ja? Erzählen Sie mir mal die Geschichte. Ja. Ja. Bitte. So was Unglaubliches, Herr Kommissar. Der Mann ist am Flughafen Riem bei mir eingestiegen mit seinem Boardcase. Ungefähr um 8:45. Hat mir die Adresse hier draußen am Ende der Welt angegeben. Kein Wort hat er mir gesprochen während der Fahrt. War ein Ausländer. Ami, habe ich gedacht. Naja, und als wir ankommen, klopft er auf seine Brusttasche, zeigt aufs Haus. Er hat kein Geld. Ja, ich soll eine Minute warten. Ne? Das kommt schon mal vor, sowas. Denkt mir nichts, legt die Arme aufs Lenkrad, starr in den Regen. 5 Minuten, 10 Minuten. Geb ihm noch 3 Minuten und dann fange ich an zu hupen. Kein Erfolg. Ich muss tatsächlich raus in den Wolkenbruch, nachschauen, wo mein Geld bleibt. Und dann fertigt mich hier der Herr Reinhagen an der Tür ab und behauptet, zu Ihnen ist keine Menschenseele gekommen. Das ist die Wahrheit. Ja. Eins stimmt, wir glaubten irgendwann im Garten Schritte zu hören. Aber es hat niemand geklingelt, niemand ist gekommen. Dann habe ich durchs Fenster hinaus gesehen, nichts. Nur der leere, dunkle Garten im Regen. Ja, ja. Mhm. Sprechen Sie ruhig weiter, Herr Heuderer. Ja, die beiden alten Leutchen sehen nicht aus wie die Komplizen von einem Gauner. Tja. Oh, vielen Dank. Naja, entschuldigen, versetzen Sie sich doch mal in meine Lage, nicht? Was sollte ich denken? Kein anderes Haus in der Nähe? Aber ich habe Ihnen am Ende geglaubt. Die 26 Merker, die habe ich längst in den Schornstein geschrieben. Also bin zurück zu meinem Wagen und da hat er gelegen. Voll Blut. Ihr Fahrgast? Sicher. Ich meine schon, ich habe nicht genau hingeguckt, verstehen Sie, aber die Kleidung, das Köfferchen. Ja, ja, der junge Mann, den ich vom Flughafen hergefahren habe. Aha. Erinnern Sie sich, wann Sie hier angekommen sind? Gegen 10. Ziemlich genau, glaube ich. Herr Reinhagen? Exakt. Das stimmt. Die Uhr schlug 10 und dann krachte der erste Donner. Ja. Und gleich darauf hat meine Frau das Auto gehört. Unsere Uhr geht 3 Minuten nach. Und dann waren da diese rätselhaften Schritte auf dem Kiesweg. Das sind ja klare Aussagen. Ich danke Ihnen sehr. Entschuldigung, Herr Kommissar, kann ich Sie bitte einen Augenblick sprechen? Aber sicher. Einen Moment, bitte. Ah, ja. So. Gut, danke. Veranlassen Sie das. Wir haben die Brieftasche des Toten gefunden. Und sein Pass, er ist Engländer. Dann einen Flugschein, London-München von heute. Mein Mitarbeiter sagt mir, der Mann war ein ziemlich bekannter Popmusiker, Jack Hubley. Aber sowas. Ach, Sie kennen ihn? Nein. Friedrich! Nein. Was ist denn nun, Herr Reinhagen? Nur der Name. Also heute Abend, kurz bevor das Taxi draußen vorfuhr, wurde der Name im Radio erwähnt. Ein Sänger, der morgen im Zirkus Krone auftreten soll. Ja, so. Also, er hat ein Hotelzimmer reservieren lassen im L'Empereur. Die Sache wird ja immer verworrener. Was im Dreiteufelsnamen hat ein ausländischer Popstar hier draußen am gottverlassenen Rand einer fremden Stadt zu suchen? Rauschgift vielleicht? Ich meine, die jungen Musiker heute nehmen doch alle das Zeug. Haschisch, Heroin. Sie handeln wohl mit Betäubungsmitteln, Herr Reinhagen. Ich? Ob ich? Herr Kommissar, ich schwöre Sie sollen meinen Mann nicht verdächtigen, wenn wir versuchen, Ihnen zu helfen. Sie haben gefragt, was der Engländer hier gesucht haben kann. Na gut, wie kommen Sie denn auf Rauschgift, Herr? Einfach so. Ich weiß nicht. Hat es hier irgendwann mal was mit Drogen gegeben? Nein. Das war ja auch nur so eine Idee. Man liest so viel davon. Ja. Vielleicht haben Sie sogar recht. Einsam und verschwiegen genug ist ja die Gegend für einen Treff, einen schnellen Deal. Aber Hubley trug tatsächlich kein Geld bei sich. Merkwürdig. Es sei denn, er wollte nicht kaufen, sondern er war Verkäufer. Er ist hier rausgekommen mit dem Stoff zur Übergabe und seine Abnehmer haben ihn statt in Bargeld mit dem Messer bezahlt. Ich wüsste nur gerne... Was ist denn das? Sagten Sie nicht, Sie wohnen allein im Haus? Es ist doch niemand gekommen. Oh nein, verstehen Sie das? Also wissen Sie, sag du doch mal was. Das ist unser Sohn, er liegt in seinem Zimmer. Er muss das Bett hüten. Ja. Er ist krank und hat eine Lungenentzündung. Ach, bis jetzt haben Sie behauptet, außer Ihnen beiden sei niemand hier. Kann ich ihn denn mal sehen, Ihren Sohn? Natürlich. Sicher? Kommen Sie. Bitte sehr. Danke. Ich sehe niemanden. Das Bett ist leer. Was ist denn hier los? Ganze Prozession. Mutter, was ist passiert? Seit Stunden höre ich ein Kommen und Gehen da unten. Herr Reinhagen? Ja, was... Wo kommen Sie her? Von der Toilette. Will mir bitte jemand erklären, Sie sind was... Pop-Fan, nicht wahr? In Ihrem Alter natürlich. Dann kennen Sie auch Jack Hubley? Afferei. Pop. Ich kenne Bach und Beethoven. Leben Sie Brahms? Aber sicher. Und Monteverdi und Mahler und Ravel. Sie haben das Haus nicht verlassen? Entschuldigen, erlauben Sie. Aber wollen Sie gefälligst Ihre Finger bei sich behalten? Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Was haben Sie in meinem Hart zu wühlen? Sind Sie verrückt? Ich bitte um Verzeihung, Polizei. Entschuldigung. Da draußen ist ein Verbrechen verübt worden. Ich musste mich vergewissern, dass Sie nicht im Garten rumgestreift sind. Okay. Ihr Bett ist noch warm, Ihre Haare sind trocken, die Pantoffeln auch und Sie haben Fieber. Es ist gut. Legen Sie sich wieder hin. Ihre Eltern haben nichts mit der Sache zu tun. Seien Sie beruhigt. Nochmals Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich komme nicht mehr mit rein. Für heute Abend haben Sie genug ausgestanden. Vielleicht muss ich Sie morgen oder später noch mal belästigen. Vielen Dank übrigens für den Kaffee, Frau Reinhagen. Oh, bitte, gern geschehen. Herr Heuderer, wenn Sie möchten, nehme ich Sie gerne in meinem Wagen mit. Ich kann Sie ja irgendwo in der Stadt absetzen. Ja, gern. Wo wollen Sie denn hin? Richtung Hauptbahnhof, Arnulfstraße. Sie besitzen nur das eine Taxi? So ist es. Wir werden uns beeilen. Ich denke, morgen im Lauf des Tages können Sie Ihren Wagen wieder haben. Ja, ich brauche ihn dringend. Der Regen scheint aufzuhören. Ja, der Regen. Irgendwas rumort andauernd in meinem Hinterkopf. Ich komme nicht drauf. Der Regen. Ich habe das Gefühl, was zu übersehen, was Entscheidendes. Aber ich weiß nicht was. Im Zimmer des Sohns da bei Reinhagen war ich ganz nah. Langsam, da das Eckhaus. Ja. Ah ja. Vielen Dank. Und wegen meines Wagens... Wir melden uns, Herr Heuderer. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was halten Sie von der Sache, Herr Seelang? Wir haben nichts gefunden, nicht wahr? Keine Fingerabdrücke am Taxi, keine Fußspuren im Garten. Na, nichts. Der Regen hat alles ertränkt. Im Innenraum des Wagens gibt's jede Menge Prints. An den Türgriffen, Seitenscheiben, Gurtverschlüssen, einer über dem anderen. Ist aber ziemlich wertlos, solange wir keinen Tatverdächtigen haben. Oh, eins hätte ich beinahe vergessen. Was denn? Den Brief. In Habelis Brieftasche war außer seinem Pass und dem Flugschein ein Brief. Ein paar Fotos von ihm in Postkartenformat mit Autogrammen. Na schön, was soll's. Ja, ich meine, der Brief. Der Absender hieß Reinhagen. Genau die Adresse. Reinhagen an Habeli? Ja. Vater oder Sohn? Das weiß ich nicht. Geben Sie her. Es tut mir leid, Chef. Die Sachen sind alle mit Gabler unterwegs im Präsidium. Menschenskind, Seelang, das ist doch Kapital. Sowas muss ich doch sofort erfahren. Eine Verbindung zwischen Reinhagen und Habeli. Was stand denn drin? Ich habe keine Ahnung, Chef. Gabler müsste inzwischen im Büro sein. Versuchen wir's. MK2, Rufzentrale. BD-Zentrale, ich höre. Hier ist Glas. Lassen Sie bitte nachsehen, ob Kriminalobermeister Gabler in meinem Büro ist. Muss ihn unbedingt sprechen. Augenblick bitte. Moment mal. Er soll mir den Brief vorlesen, der bei Habeli sichergestellt wurde. Bei wem? Habeli. Heinrich, Ulrich, Bertha, Bertha, Anton, Ludwig, Y. Unsere Leiche. Geht in Ordnung. Chef. Herr Gabler? Haben Sie den Brief dabei? Ja, Adresse Mr. Jack Habeli, Mailbox 732, Liverpool. Ja, ja. Wer ist denn der Absender? Friedrich oder Stefan? Stefan Reinhagen. Der Junge. Lesen Sie mal bitte vor. Sehr verehrter Mr. Habeli, ich höre, dass Sie im nächsten Monat zu einer Tournee nach Deutschland kommen werden. Und das Fräulein Mäuerle von der Alpha Disc als Ihre Reise... Wer bitte? Mäuerle. Mäuerle. Und das Fräulein Mäuerle von der Alpha Disc als Ihre Reisebetreuerin für den süddeutschen Raum bestellt wurde. Seit 4 Monaten bin ich mit Karin Mäuerle verlobt. Ich weiß, dass Sie vor Jahren während Ihrer Zeit in München mit Karin eng befreundet waren. Das und ich kann mir vorstellen, dass ein gefeierter Star wie Sie auch heute nicht ohne Eindruck auf ein junges Mädchen bleibt. Aber ich bitte Sie inständig, mir Karin nicht wegzunehmen. Ihnen fliegen die Mädchen zu, so viel Sie wollen. Ich habe nur diese einzige, die ich liebe. Bitte. Ihr Ergebener Stefan Reinhagen. PS, um Gottes Willen kein Wort von diesem Brief zu Karin. Ende. Schlappschwanz. Was sagen Sie? Nichts, nur zu winseln wegen einem Mädchen. Armer Kerl. Sonst was Neues? Nee, noch nicht. Ich komme gerade zur Tür. Gut, vielen Dank. Ende. Tja, was denn nun? Fahren wir zurück zu Reinhagens? Ich hätte gute Lust. Aber wir sind jetzt schon mal so weit. Da vorne ist es. Oh, liebe Güte. Ei. Sehen Sie sich das an. Die Pressemeute. Wir sind nicht wegen uns hier. Jede Menge Fans, Autogrammjäger. Hoffentlich werden die Mädchen nicht hysterisch. Kommissar Glas, Moment, die hohe Mordkommission. Habli ist seit 2,5 Stunden überfällig. Einen kleinen Moment, Herr Hagen. Ich komme gleich zu Ihnen. Gehen Sie doch nicht gleich weg. Sind Sie deshalb hier? Kann es sein, dass vielleicht hier im Kriminalreporter mehr gefragt ist auf dem Musikredakteur? Gedulden Sie sich jetzt bitte einen Moment. Sie doch bitte mal. Ach, Herr Kommissar, bitte. Guten Abend, Kriminalpolizei. Guten Abend. Könnte ich Ihren Direktor sprechen oder den Geschäftsführer, irgendeinen Verantwortlichen? Herr Habeli wohnt bei Ihnen, nicht wahr? Er ist noch nicht eingetroffen, aber einen Moment bitte. Langwart-Empfang. Die Polizei ist da. Ja. Der Herr Direktor kommt sofort. Vielleicht sollte ich ein paar uniformierte Kollegen antworten. Nicht nötig, warten Sie. Guten Abend, ihr Herren. Guten Abend. Polizei? Pendrick, mein Name. Ich leite das Hotel. Sie kommen wegen Mr. Habeli. Ist was passiert? Er hat ein Zimmer bei Ihnen, nicht wahr? Ja, reserviert, aber ist noch nicht im Haus. Wir warten ihn seit über 2 Stunden. Die Maschine ist pünktlich gelandet. Ja, hat er Gepäck vorausgeschickt? Ein Musiker seiner Band hat heute Nachmittag 2 Koffer abgegeben. Sie stehen in seinem Apartment. Kann ich die sehen? Tja, ich weiß nicht, ob... Herr Habeli ist tot. Wie bitte? Ja, er ist tot. Ja, dann kommen Sie. So, Herr Seelang, dann wollen wir mal. Tja, Anzüge, Hemden, Schuhe, Wäsche, Bücher, Toilettenbeutel, harmlos wie noch irgendwas. Nicht mal ein Pornoheft. Vergessen Sie die Seitentasche nicht. Naja. Meinen Sie nicht, Chef, wir sollten die Leute unten lieber heimschicken und erstmal abwarten? Überlassen Sie das mir. Vielleicht kann die Presse sich nützlich machen. Da sind Fachjournalisten vom Feuilleton dabei und Klatschspaltenonkel. Die kennen sich besser aus als wir. Herr Penrick, ist sonst niemand im Haus der Herrn Haberdy erwartet? Ich meine, außer den Pressefritzen. Jemand von der Tourneeleitung? Ja, ein Herr der Begleitband und ein Fräulein von seiner hiesigen Plattenfirma. Karin Meuerle. Bedauere, den Namen weiß ich nicht. Eine jüngere Dame. Mhm. Kann ich die Leute sprechen? Ja, ich bringe sie hin. Es wäre mir ehrlich gesagt nicht unlieb, wenn Sie die hässliche Aufgabe übernehmen, die beiden zu informieren. Und was geschieht mit der Presse? Machen wir ein Tauschgeschäft. Die wimmeln Sie ab. Sagen Sie ihnen, Haberdy ist tot. Morgen früh werden wir mit der Staatsanwaltschaft eine Pressekonferenz abhalten. Oh, bitte schön, hier. Hier herein. Dankeschön. Und wer sind wir, Herr und die Damen? Erlauben Sie, dass ich mich setze. Bitte sehr. Was ist passiert? Sind Sie Polizist? Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, aber Jack Haberdy ist tot. Was? What happened? Ja. Mein Name ist Glass, Kriminalkommissar. Eine vollkommen mysteriöse Angelegenheit. Herr Haberdy ist kurz nach seiner Ankunft in der Stadt ermordet worden. Stichverletzungen am Hals. Das ist praktisch alles, was wir bis jetzt wissen. Ja, aber... Darf ich fragen, sind Sie vielleicht Fräulein Meuerle? Karin Meuerle? Ja, wieso? Verlobt mit Herrn Stefan Reinhagen. Tüchtig, die Polente. Davon wissen nicht mal Stefans Eltern was. Aber meinetwegen, wenn Sie wollen. Was möchten Sie noch wissen? Karin Meuerle, 24 Jahre alt, nicht vorbestraft... Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Sie werden gleich sehen. Sie arbeiten bei einer Münchner Schallplattenfirma. Bei der Alpha-Disc-Produktion, Werbeabteilung. Mhm. Dort haben Sie vor Jahren Herrn Haberdy kennengelernt. Stimmt. Als er noch ein unbekannter Niemand war, der in kleinen Kneipen tingelte. Er hat in Hamburg angefangen. Und dann kam er nach München und die Alpha-Disc hat eine Single mit ihm gemacht. Frau Meuerle, auf meine nächste Frage brauchen Sie nicht zu antworten, wenn Sie glauben, Ihrem Verlobten damit zu schaden. Ich frage Sie, neigt Stefan Reinhagen zur Eifersucht? Ich meine, zu extremer Eifersucht? Machen Sie mal einen Punkt. Würden Sie mir bitte erklären, worauf Sie hinaus wollen? Was hat denn das alles mit Jack Haberdys Tod zu tun? Gut, gut, Sie haben recht. Also, andersrum. Haberdy wurde ermordet in unmittelbarer Nähe, wahrscheinlich auf dem Grundstück der Reinhagens. Nein. Doch. Ich denke, Sie verstehen jetzt, warum ich Sie frage. Ist Herr Reinhagen sehr eifersüchtig? Ich meine, könnten Sie sich vorstellen, dass er in einem Wutanfall... Es kommt hinzu, dass er krank ist, er hat hohes Fieber... Unter Medikamenteneinwirkung? Nein, nein, nein. Ich verstehe gar nichts. Stefan hat eine Lungenentzündung und liegt im Bett. Ja, ich weiß. Das scheint ihn zu entlasten. Schließlich hat nicht er Haberdy aufgesucht, sondern der ist zu ihm gekommen. Das ist doch Quatsch. Entschuldigung, aber das ist eine der wenigen Tatsachen, die wir haben. Jack Haberdy hat sich direkt vom Flughafen per Taxi zu Reinhagens fahren lassen. Und zwar hat er kein Geld dabei, um die Taxe zu zahlen. Stopp. Das war nicht Jack. Wie bitte, das verstehe ich nicht. Jack hatte immer Geld in der Tasche. Das war ein Spleen, ein Tick von ihm. Er war früher sehr arm. No. Das gibt's nicht, dass Jack ohne einen Haufen Bargeld unterwegs war. Bestimmt nicht auf einer größeren Reise. Er hatte keins. Vielleicht hat er es unterwegs verloren. Vielleicht wurde er bestohlen im Gedränge in der Flughafenhalle zum Beispiel. Was uns jetzt in erster Linie interessiert, ist die Frage... warum er Stante Pede zu Reinhagens gefahren ist. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Wir haben aber die Aussage des Taxichauffeurs. Und die Leiche wurde da gefunden. Halten Sie es für möglich, dass Haberdy eine Aussprache mit Ihrem Verlobten suchte oder bei ihm Geld leihen wollte? Das ist eine verrückte Idee. Der hätte hier im Hotel Kredit gehabt, überall, bei meiner Firma, bei seinen Musikern. Stefan kannte er gar nicht. Das Ganze ist völlig absurd. Sind Sie eigentlich sicher, dass der Tote überhaupt Jack ist? Natürlich. In seinem Pass ist ein Foto. Und er hatte Autogrammkarten dabei. Ja? Was gefunden, Herr Seelang? Nichts. Ich glaube, wir fahren zurück zu Reinhagens. Würden Sie uns begleiten, Fräulein Meuerle? Zu Stefan? Mitten in der Nacht? Nur wenn Sie mich zwingen können. Haben Sie das Recht dazu? Nein, nein. Geben Sie Herrn Seelang bitte Ihre Adresse. Halt. Und noch eins. Sie waren heute Abend nicht draußen bei Reinhagens gegen 22 Uhr. Nein, ich war hier, im Hotel, ab 9. Sie wissen, dass wir das nachprüfen werden. Bitte? Und noch was. Nicht, dass Sie meinen, ich drücke mich um eine Antwort. Stefan ist ein bisschen schüchtern. vielleicht sogar kauzig. Er lebt mit seinen verschrobenen Eltern allein da am Ende der Welt. Aber er ist kein Mörder. Das war doch Ihre Frage, nicht? Was halten Sie von dem Mädchen? Die hat Temperament. Wirkt ehrlich. Aber für ihren Stefan könnte sie wohl zu allerhand fähig sein. Keine Frage, dass der Junge mächtig eifersüchtig ist. Wir haben den... Eins steht fest, er hat mich angelogen. Er hat glatt bestritten, Habeli zu kennen. Dabei hat er ihm erst vor kurzem geschrieben. Wer einmal lügt... Sie glauben, er ist unser Mann? Was mich irritiert. Er hat das Haus offenbar nicht verlassen. Als ich mit ihm gesprochen habe, war... Mein Gott, ich Idiot. Mich dermaßen überrumpeln zu lassen. Wieso denn? Wie ein grasgrüner Stümper habe ich mich angestellt. Passen Sie mal auf. Habeli ist ungefähr zwischen 10 und 10:15 getötet worden. Ja, das stimmt. Ich stoße auf den umherschleichenden Stefan Reinhagen. Da war es eine gute Stunde später. Ja, so ungefähr. Und ich gebe mich damit zufrieden, dass ein Schlafanzug trocken ist. Wir sind da, Chef. Ja, mein Gott. Ist alles dunkel. Nein, nein. Da oben rechts, da. Da brennt Licht. Es muss ein Schlafzimmer sein. Ich meine Stefans. In seinen Kleiderschrank möchte ich sehen. Stellen Sie sich das vor. Falls tatsächlich er Jack Habeli umgebracht hat, dann hat er eine glatte Stunde Zeit, sich umzuziehen und die Haare zu föhnen. Und ich bin so naiv, mich zufrieden zu geben, weil er fein trocken und sauber war, als ich ihn nach 11 Uhr traf. Die Situation hat mich genarrt. Ich finde unerwartet jemanden, der durchs Haus schleicht. Verdächtig. Aber es ist offensichtlich, dass er nur auf dem Klo war, nicht draußen im Garten. Damit lasse ich mich abspeisen. So ein kapitaler Denkfehler ist mir lange nicht unterlaufen. Hallo MK2. MK2 kommen. MK2, ich höre. Eine Meldung von Obermeister Gabler für Sie, Herr Glas. Ja. Hören Sie, an der Brieftasche des Jack Habeli keine Prints, keine unterstrichen. Offensichtlich sorgfältig abgewischt. Ende. Danke. Also, gehen wir rein, sehen wir uns die Kleider des Jungen an, ehe sie getrocknet sind. Wenn er sich auch nur 3 Minuten im Freien aufgehalten hat bei dem Wolkenbruch, dann werden wir es feststellen. Was? Nein, stopp. Haben Sie es gehört? Keine Fingerabdrücke an der Brieftasche. Ja. Das passt doch. Vorhin hat mir ein Musiker aus Hablis Band versichert, dass Habeli nie und nimmer ohne Geld unterwegs war. Raubmord. Sie glauben, der Junge reicht? Nein, nein, nein, nein. Denken Sie doch mal nach. Das Geld war in der Brieftasche. Nur das Geld hat der Täter genommen. Nicht den Pass und nicht Reinhagens Brief. Aber Stefan hätte den mit Sicherheit verschwinden lassen. Den Täter hat er nicht gestört. Ich glaube sogar im Gegenteil, dass er ihm sehr gelegen kam. Ja. Denken Sie an jemanden Bestimmten? Es war doch sonst kein Mensch in der Nähe, soweit wir wissen. Doch, einer. Sie haben es gerade selbst gesagt. Wer sich bei dem Wetter nur 1 Minute hier draußen aufgehalten hat, war bis auf die Knochen nass. Das genau war es, was mich den ganzen Abend schon irritiert. Warten Sie mal. Brustseite in Nähe der Knopfleiste. Die Hände zeigen keine Abwehrverletzungen. Auch die ordentliche Kleidung deutet darauf hin, dass der Mann nicht gekämpft hat. Über der rückwärtigen Sitzbank. Ist ja nicht Anfang 20 mittelgroß, sehr schlank. Neue weiße Turnschuhe. Weiße Socken, hellblaue Jeans. Hemd mit gelb-grauem Würfelmuster auf weißem Grund. Naja, ich verstehe nicht. Ärmellose, hellbraune Lederweste, Wildleder. Halblanges, glattes, braunes Haar, sehr gepflegt. Am Hals, vorne, etwas rechts von der Mitte, 2 Schlitzwörter. Na, haben Sie es gemerkt? Ist Ihnen nichts aufgefallen? Also ehrlich gesagt, nein. Fahren Sie los. Ich hau'n Ochse. Ja, Moment. Wir inspizieren nicht Reinhagens leider? Nein, wir fahren zurück. Arnulfstraße. Franz Heuderer. Thank you. Hoffentlich ist er zu Hause. Nein, nein, es ist ja ziemlich spät. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigen Sie, Herr Heuderer. Sie? Ich weiß, es ist sehr spät. Dürfen wir reinkommen? Ja. Dankeschön. Das ist, wie Sie wissen, Kriminalhauptmeister Seelang. Er wird Ihre Aussagen zu Protokoll nehmen. Dürfen wir uns setzen? Bitte. Darf ich hier? Ja. Dankeschön. Aber ich verstehe nicht. Sie müssen mir etwas erklären, Herr Heuderer. Doch erstmal ist es meine Pflicht, Sie zu belehren. Sie brauchen gegenüber der Polizei nicht auszusagen, wenn Sie nicht wollen. Und es ist auch Ihr Recht, einen Anwalt zur Vernehmung zuzuziehen. Habe ich das nötig? Was wollen Sie eigentlich von mir? Aufklärung über ein Rätsel. Eine Art Naturwunder, könnte man sagen. Tja. Sind Sie bereit, mir zu antworten? Weshalb nicht? Wenn ich kann. Sehr schön. Sie haben uns gesagt, und das Ehepaar Reinhagen hat das bestätigt, dass es gerade 10 Uhr war und bereits angefangen hatte zu regnen, als Sie vor der Hausnummer 12 vorfuhren und Jack Haberly ausstieg. Ist das richtig? Klar. Mit dem ersten Donnerschlag bin ich in die Straße eingebogen. Mhm. Und dann ging's los, schüttete wie aus Kübeln. Gut. Der Engländer saß hinten im Taxi? Ja. Als Sie selbst etwas später Ihren Wagen verließen, um nachzusehen, wo Ihr Fahrgast mit dem Geld blieb, lag also noch keine Leiche in Form. Natürlich nicht. Erst als Sie vom Haus der Reinhagens zurückkamen? Ja. Herr Heuderer, die Leiche war völlig trocken. Es scheint, Sie verstehen nicht, was das heißt. Trocken von Kopf bis Fuß. Und das bedeutet, dass Ihr Fahrgast Jack Haberly das Taxi nach Beginn des Wolkenbruchs nicht verlassen hat. Seine Kleider, seine Haare, seine Schuhe haben keinen Tropfen Regen abbekommen. Ziemlich blamabel, dass mir das so spät aufging. Mit anderen Worten, Sie haben uns angelogen, Herr Heuderer. Als Sie vor der Nummer 12 vorfuhren, war der Engländer schon tot. Herr Heuderer, bleiben Sie doch stehen, das hat doch keinen Sinn. Sie sollen stehen. Heuderer, Mann. Bleiben Sie doch hier. Setzen Sie sich doch. Machen Sie doch keine Dummheiten. Wo wollen Sie denn hinlaufen? Die ganze Sache nur noch schlimmer. Setzen Sie sich. Also. Jetzt erzählen Sie mir mal, weshalb haben Sie Haberly getötet? Ich habe ihn vom Flugplatz zum Empereur gefahren. Vor dem Hotel war ein furchtbarer Trubel, Presseleute. Eine Meute von Fans, Haberly war wohl müde. Fragt mich, ob es keinen Hinterausgang gibt. Ich bog in eine Seitenstraße, pirsch mich von der Rückseite an den Kasten. Stockdunkel war es da, keine Menschenseele weit und breit. Das Gewitter lag schon in der Luft. Schweflich, schwül. Der Engländer hat seine Brieftasche gezogen, um zu zahlen. Was für eine Brieftasche, prallvoll mit Hundertern, sogar Tausender, zusammengeknautscht wie altes Zeitungspapier. Wenn Sie sowas sehen und andere Leute wissen nicht, wo Ihnen der Kopf steht vor Schulden. So ein Taxi bringt heute zu viel zum Sterben, aber nicht mehr genug zum Leben. Ich habe eine halbwüchsige Tochter, wohnt bei meiner geschiedenen Frau, die kauft wild die Platten von solchen Popfatzkes, rennt zu ihren Konzerten, wirft ihnen ihr Taschengeld, das ich sauer verdiene, in den Rachen. Ich habe nach meiner Geldbörse gegriffen, um das Wechselgeld rauszusuchen. Da sehe ich's liegen, mein Schnappmesser. Auf der Ablage unterm Armaturenbrett. Habe ich nachts immer dabei, wegen der Sicherheit. Sie haben das Messer genommen, sich umgedreht, zugestochen. Möchten Sie, dass wir eine Pause machen? Bitte. Eins noch würde mich brennend interessieren, Herr Heuderer. Weshalb sind Sie durch die halbe Stadt weitergefahren zu Reinhagens? Weshalb die Komödie dort aussteigen, fremde Schritte im Garten vortäuschen, zurückschleichen zum Auto und so weiter und so weiter? Ich habe nachgedacht. Hinterher. Man denkt immer hinterher nach, wenn es zu spät ist. Ich konnte die Leiche nicht einfach irgendwo abladen. Auf dem Autopolster waren vielleicht Blutflecken. Vielleicht hatte jemand am Flughafen beobachtet, wie der Engländer bei mir eingestiegen ist. wenn die Polizei das Taxi erstmal in die Finger kriegt. Man weiß doch, eure Spezialisten finden ja immer was. Und dann haben Sie den Brief in der Brieftasche entdeckt, den Brief von Stefan Reinhagen an Jack Haberly. Als Taxifahrer kennen Sie sich in der ganzen Stadt aus. Sie wussten, wo die Adresse dieser Reinhagens lag. Einsam am Stadtrand. Und obendrein lieferte der Brief an den Sündenbock. Ein Geschenk des Himmels für Sie. Aber Sie sehen, schließlich haben wir trotz allem auch bei Ihnen was gefunden. Sie haben vollkommen recht. Wir finden schließlich immer was. Tja. Sie müssen jetzt leider mitkommen, Herr Heuderer. Packen Sie Ihre Zahnbürste ein. Wir haben einen schweren Tag vor uns. Es dämmert schon. Wenn Sie was im Haus haben, was zu trinken oder zu essen, das Sie besonders mögen, genießen Sie es schnell. Es wird für viele Jahre das letzte Mal sein. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.